Schar und durchbricht die Leere. Hörnerschall zerreißt die Lüfte. Siegel der Todesfähre fesseln übers Deck. Mondschein zerschellt die Meere, stürzt in die dunklen Grüfte. Auch wenn ich mich noch wehre, tötet mich der Schreck. Zeigt das Zeitglas die Stunde, Charon begehrt mich als Kunde oder als Ware, sieht eine Bahre, tanzt auf den Wellen, Angstschreie gellen, kohlschwarze Leichenkähne schaukeln in der Flut, umspült von Blut, umspült von Blut, von Dunst und Dreck. Gehe nun mit leerer Tasche auf meine letzte Reise. Zu meiner Väter Asche geht die Fahrt heute Nacht. Krüger, deine schroffe Masche stinkt mir wie deine Preise. Borge mir jetzt die Flasche, Fusel wie abgemacht. Mutter Maria hinter dem Tische, streich die zwei Kronen für Fische, streich die drei Öre für eine Möhre und den für alle, die ich nicht zahle, und für acht Bellkartoffeln, die ich in mir trag, aber nicht mag, aber nicht mag. Streich alle acht. Habe hier was zu verlesen, nur leider liegt meine Brille im Leihhaus unterm Tresen. Maja, komm, lies du. Bin zwar niemals reich gewesen, doch hier mein letzter Wille. Werde nicht wieder genesen, will nur meine Ruhe. Bin nicht der Erste, der verreckt hier mein. Letzter Krug Bier erschmeckt mir, jetzt schäumt er über, nichts ist mir lieber, als ihn mit Schlürfen süffeln zu dürfen. Sei nicht zu geizig, Maja, gib mir noch was und auch ein Glas und auch ein Glas Branntwein dazu. Kann den Kopf schon nicht mehr heben, Arme und Hände frieren. Und meine Schenkel beben, sieh, wie es um mich steht. Will dir meine Kleider geben, Maja, brauchst nicht dich zu zieren. Lumpen sind's, die an mir kleben, aber gut verdeckt. Sind nicht die Hosen ein bunter Flicken? Auf Flicken nur Plunder und erst die beste Stücke und Reste, Strümpfe verwaschen, laufende Maschen, nur das Hemd will ich noch tragen. Grau wie alter Quark in meinem Sarg, in meinem Sarg aus Pietät. Nun steh ich auf dem Nachen, hör, wie die Ruder greifen. Wie die Planken krachen, grauen Jagd vorbei. Weinen erwürgt das Lachen, kreischende Orgelpfeifen. Hilfe aus wundem Rachen, wieder ein Schrei. Blitz, Nordlicht, Donner und Feuerwolken. Wie dunkle Ungeheuer, wie jetzt das Meer schäumt, das Schiff sich aufbäumt, Sterne ersticken, Strände verschlicken dich aus den Wolken. Eine Träne rinnt, die Qual beginnt, die Qual beginnt. Charon, Ahoi.